Mit seinem Team betreibt er in Mittelamerika Langzeitfeldforschung und Ausgrabungen. Dabei suchen sie nach allen fossilen Spuren von Pflanzen. Von winzig kleinen Pollenkörnern bis zu riesigen versteinerten Bäumen. Auf diese Weise wollen sie Aufschluss über die ferne Vergangenheit der tropischen Ökosysteme gewinnen. Hin und wieder kann er zwar nicht der Versuchung widerstehen, Fossilien von Riesenschildkröten oder Krokodilen zu untersuchen, die bei den Ausgrabungen in Mittel- und Südamerika ebenfalls häufig gefunden werden, aber eigentlich hängt sein Herz, wie er mir erzählt, an der faszinierenden und viel zu wenig beachteten Evolution der tropischen Pflanzen. Die Geschichte der tropischen Wälder handelt von radikalen, faszinierenden Veränderungen. Auch wenn sie uralt sind, hat es insbesondere während der letzten 200 Millionen Jahre ihrer Evolution ihnen nie an Spannung oder Dynamik gefehlt. Carlos formuliert es so: Vor 120 Millionen Jahren gab es in den gesamten Tropen nur eine einzige Art von Blütenpflanzen. Heute bestehen die Wälder fast ausschließlich aus ihnen. Und das in einer Dichte und Vielfalt wie nirgendwo sonst auf der Welt. Tatsächlich sind Ursprung, Verbreitung und Auseinanderentwicklung der vielgestaltigsten Gruppe von Landpflanzen, jener Pflanzen, die heute unsere Vasen und mit der Schere zurechtgestutzten Gärten zieren, unsere Feste und Trauerfeiern umrahmen und die Mehrzahl aller von Menschen als Nahrung, Arznei oder Faserlieferanten genutzten Arten stellen, eng mit der Evolution und der Entstehung der abwechslungsreichen Lebensräume in tropischen Wäldern verknüpft, die wir heute kennen. Wie kam es zu diesen gewaltigen ökologischen Veränderungen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ansehen, aus welchem globalen Drama die Bedecktsamer hervorgingen. In der Jurazeit, das heißt vor rund 201,4 bis 143,1 Millionen Jahren, erlebte der Superkontinent Pangaea einen tektonischen Bruch. Unterirdische Spannungen drangen in die Erdkruste vor und setzten die unwiderstehlichen Kräfte der Plattentektonik frei. Zunächst zerbrach Pangaea in zwei Teile. Im Norden entstand Laurasia, im Süden Gondwana. Vor 140 Millionen Jahren zerfiel Gondwana seinerseits in Afrika, Südamerika, Indien, die Antarktis und Australien. In dieser turbulenten Kreidezeit vor rund 143,1 bis 66 Millionen Jahren, als die Kontinente auseinanderbrachen, erschienen die Bedecktsamer auf der Bildfläche. Nach einem kühleren Zwischenspiel, das in der Triaszeit die Ausbreitung der Nadelbäume begünstigt hatte, wurden während dieser Umwälzungen große Mengen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Sie stammten aus Vulkanausbrüchen, die das Auseinanderbrechen der Erdkruste weiter anregten. Temperaturen und Luftfeuchtigkeit stiegen und schufen ein ideales Treibhaus für die ersten Bedecktsamer, die sich nun in der neuen Weltordnung auf dem Rücken der losgerissenen Kontinente durchsetzen konnten. Wie man aus genetischen Befunden und Fossilien ablesen kann, entstanden die Blütenpflanzen wahrscheinlich vor rund 140 bis 120 Millionen Jahren in tropischen Breiten. Manche Wissenschaftler haben allerdings auch die Vermutung geäußert, die mittleren Breiten könnten in der frühen Kreidezeit, vor 143,1 bis 100,5 Millionen Jahren, ein besser geeignetes, stabileres Umfeld für die Entwicklung der Bedecktsamer gebildet haben. Andere Autoren vertreten die Ansicht, die Entwicklung der Bedecktsamer könne schon in der vorangegangenen Jurazeit begonnen haben.